Ja, vielen Dank. Und danke für die Einladung, für die schöne Anmoderation. Es ist ja eigentlich auch schön, wenn man mit einer Frau hier eintauchen, die eigentlich wenig Leute kennen. Das passt auch eigentlich ganz gut. Genau, ich werde heute über Jana Tschirner sprechen. Du hast das anfangs erwähnt über Surrealismus. Sie ist auch eine Akteurin des Surrealismus, aber natürlich in der Nachkriegszeit, was schon eine gewisse Verschiebung mit sich brachte, weil der Surrealismus in der Tschechoslowakei schon in sehr engen Verbindung mit der Bewegung in Frankreich stand und die Akteure waren ja auch im engen Austausch. Teilweise hat das dann in der Nachkriegszeit noch überlebt. Das Interessante, was ich nur vorneweg vielleicht sagen könnte, ist, dass ich das Gefühl habe, das ist die einzige literarische oder kulturell literarische Strömung, die es in Tschechien bis heute gibt. Also es gibt postsurrealistische Gruppen, die sich auch auf diesen Surrealismus bis heute beziehen, natürlich in einer weiteren Entwicklung, aber es ist schon etwas sehr spezifisch Tschechisches, würde ich sagen, auch so, dass man so ein Programm weiter verfolgt. Genau. Aber jetzt zu Jana Tschirner. Ich würde gerne mit einem Zitat anfangen, das ich auch dem Buch in meinem Vorwort vorangestellt habe. Wenn Achmatowa sagt, sie sei ein schwarzer Schwan, dann war Honza ein Weißer mit verletzten Flügeln, aber mit wunderschönen großen und traurigen Augen und im Herzen einer verfemten Dichterin. Da sagte der Schriftsteller Bohumil Hrabal über Jana Tschirner Krejcarová, genannt Honza. Ich weiß nicht, ob jemanden der Name schon geläufig ist, ein relativ bekannter tschechischer Schriftsteller. Jana Tschirner ist 1928 geboren, 1981 gestorben. Sie avancierte tatsächlich zu einer legendenumwobenen Figur. Diese Underground-Bewegung wurde oft mit so Begriffen beschrieben wie verfemte Dichterin, femme fatale des Undergrounds, Muse und Königin der Mystifikation. Man sieht darin auch schon, dass es eigentlich auch Attribute sind, die eigentlich eher aus der männlichen Perspektive kommen. Sie war auch eine der wenigen Frauen in dieser Zeit, die sich in dieser Szene bewegte, was wahrscheinlich auch dazu beigetragen hat, dass dieser Mythos über sie überhaupt entstanden ist. Und vielleicht noch, wenn man von Mythos spricht, ist es natürlich ein Mythos in einem bestimmten Kontext, weil wir uns da in einer illegalen oder illegalen inoffiziellen Literaturszene bewegen nach 48 und die bis auf die kurze Unterbrechung durch den Prager Frühling um 68 im Prinzip die ganze Zeit bis 98 sich in Illegalität oder im Untergrund abspielte und das heißt, auch die meisten Menschen hatten auch wenig Zugang und wenig Kontakt mit diesen Akteurinnen und Akteuren. Also der Mythos ist natürlich da, aber ist halt nur in bestimmten Kontext als Mythos zu verstehen. Das vielleicht so einleitend. Jana Tschirner ist oder war Tochter einer tschechischen Journalistin namens Milena Jesenská, die eventuell auch in Deutschland ein Begriff sein könnte. Die ist in Deutschland vor allem als die Adressatin von Kafkas Briefen an Milena bekannt. Ist weniger bekannt, dass sie eine sehr engagierte und wichtige Journalistin der 20er und 30er Jahre war, auch erste Kafka-Übersetzerin ins Tschechische. Sie hat sich vor allem dann nach der Machtübernahme Hitlers in der Tschechoslowakei viel für Geflüchtete eingesetzt, sehr vielen Leuten, Menschen geholfen zur Flucht, die erstmal über die Tschechoslowakei aus Deutschland geflüchtet sind. Sie hat sich dann auch an illegalen Zeitschriften, also so einem linksliberalen Milieu beteiligt, wurde dann 1938 von der Gestapo verhaftet und letztlich nach Ravensbrück abtransportiert, wo sie 44 starb, was dann auch für ihre Tochter, über die ich heute spreche, bedeutet, dass sie ihre Mutter das letzte Mal mit 11 Jahren gesehen hat. Der Vater von Jana Tschirner war ein wichtiger avantgardistischer, surrealistischer Architekt, Jaromír Krejca, der, und das ist vielleicht auch noch um dieses Milieu und dieses Heranwachsen von Jana Tschirner zu verdeutlichen, in der Kriegszeit in der Emigration war, als Halbjude und dann später mit einer Jüdin aus Russland verheiratet, kam kurzzeitig nach dem Krieg zurück, ist dann wieder in die Emigration nach London, wo er gestorben ist. Das heißt, Jana Tschirner wuchs quasi seitdem sie 10, 11 Jahre alt war. Manchmal bei ihrem Großvater, wo das Verhältnis schwierig war. Der war wiederum eine sehr wichtige Figur, ein Prager Professor für Zahnmedizin, deren Geschichte bis ins 17. Jahrhundert zu verfolgen ist. Und dann bewegte sie sich oder fand Obhut bei ganz vielen Freunden von Milena Jesenská, die, wie man heute vielleicht sagen würde, vernetzt war und sehr viele Freunde hatte, die ihre Tochter aufgenommen haben. Das vielleicht zu diesem Milieu, in dem sie sich bewegte und was auch dazu beigetragen hat, dass sie mit sehr vertraut war mit dieser intellektuellen, künstlerischen Bohème der Vorkriegszeit durch quasi die Freunde ihrer Eltern. Und was vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass sie dann zu dieser wichtigen Figur des Undergrounds avancierte, weil nach der Machtübernahme oder nach dem kommunistischen Putsch 1948 in der Tschechoslowakei waren ihre Eltern Persona non grata, über die man auch nicht mal sprechen durfte, genauso wie man über Kafka ganz lange Zeit in der Tschechoslowakei nicht sprechen durfte. Das heißt, sie war quasi schon an Rand gedrängt, ohne irgendwie was getan zu haben als junge Frau und kam da in diese Szene hinein. Und ich steige gleich mit einem Text ein, vielleicht das ein bisschen Einblick verschafft in ihr Schreiben. Eine eminent juristische Verteidigung. Weil mich die geerbte Disposition zur Reaktion und ein ambivalentes Verhältnis zur Mutter bis zu den Definitionen des barocken Lichts führten, also in die Welt einer infantilen Beziehung zu Liebhabern, und weil ich von der Mutter per contigutatem einen sexuellen Somnambulismus erworben habe, gerate ich in eine märchenartige Stellung, in der die lesbische Liebe als nicht perverse Manifestation des Intelligenzquotienten erkennbar wurde. Und darum gebrauche ich das Wort Einsamkeit und die Kaddisch-Melodie weder als Fluch noch im Gebet, sondern stelle nur eine Phase der Amnesie fest, die, weil sie nicht einmal das Verdrängen beinhaltet, hier ein Paradox zu sein scheint. Weil die Schönheit nicht nur all das ist, was man schreien kann, weil die Schönheit auch all das ist, was Materie in Energie umwandelt, also all das, was Kohlenhydrate beim Beischlaf orgasmusfähig macht. Und darum ist das, was wir als Gott bezeichnen, nicht nur entmaterialisierte Energie, sondern auch eine lokale Impotenzimmunität und ein Kater nach dem Geburtstrauma. Das war ein direkter Einstieg in einen Text aus einer Sammlung oder aus einer Anthologie surrealistischer Autorinnen. Zu dem komme ich vielleicht noch später. Nochmal vielleicht zu dem Hintergrund. Jana Tschirner lebte dann in Prag der Nachkriegszeit, also einer Stadt, die aus diesem Zwischenkrieg, also aus einer Stadt, die in der Zwischenkriegsjahren neben Paris vielleicht und auch anderen Städten ein wichtiges Zentrum der künstlerischen Moderne war, wovon du auch vorhin gesprochen hast, sich quasi zu einem Ort verwandelte, der nach 48 komplett abgeschottet war von jeglichem Austausch. Und man kann das Regime auch als eine Art stalinistischen Totalismus bezeichnen, was für die Kunst- und Kulturszene natürlich auch ein Diktat einer gewissen Richtung bedeutete, dem es zu unterordnen galt. Und sie war eine Person, die sich nicht nur aus der Kultur, also dieser kulturellen Vorschriften verweigert hat, aber auch allen möglichen gesellschaftlichen Konventionen, was wiederum zu diesem Mythos sehr gut passt. Auch diese Beschreibung ist schon so ein Teil des Mythos. Sie lebte wirklich in ein Leben der östlichen Bohemien. Die hat nicht wirklich gearbeitet, hat zeitweise vom Schreiben in der Zeit um den Prager Frühling, wo das ging, wo sie veröffentlichen durfte, gelebt und von etlichen Gelegenheitsjobs, hat sehr oft geheiratet und den Namen gewechselt, hatte einige Kinder, 5 an die Zahl, in die Welt gebracht, um die sie sich aber nicht wirklich kümmern konnte. Sie landete sogar für ein Jahr im Gefängnis wegen vernachlässigte Kindererziehung. Genau, zeitweise rutschte sie auch in Drogenabhängigkeit. Also ein schwieriges Leben, in jeder Hinsicht radikal, könnte man sagen, weil die sich wirklich an gesellschaftlichen Konventionen widersetzte. Und was dazu noch kommt in dieser Zeit, das habe ich schon anfangs gesagt, als Frau in einer sehr männerdominierten Domäne. Und so vielleicht, ich habe die Seite aber nicht notiert, ein kurzer Textbeispiel wieder. Ja, ich lese erstmal, dann sage ich vielleicht dazu was. Aus dem Text, aus einer Kurzprosa namens Clarissa. Vorneweg, dieser Text ist aus Nostalgie geboren oder, wenn man so will, aus Langeweile, was eigentlich dasselbe ist. Aus Unmut und Allüren, aus Unbefriedigtheit und Masturbation. Ich konnte es nicht mehr ertragen, der wachsenden Perfektion meiner Fingernägel zuzuschauen und von Posen zu träumen, in denen ich meine bourgeoisen Freunde empfangen kann. Bei alledem wäre es jedoch falsch zu glauben, dass es sich um einen existenziellen Text handelt. Auch diese Bezeichnung ist nicht zulässig. Wenn meine Träume und erotischen Gelüste es nämlich durch die Abwesenheit des Liebhabers so weit gebracht haben, dass dieses Schriftwerk entstanden ist, ist gar nichts Existenzielles dabei. Es ist eine ziemlich zwangsläufige Angelegenheit, die viel mehr der Psychoanalyse obliegt als der sartrischen Bravour sinnlosen Musikgangs. Und das auch dann, wenn wir annehmen, dass sie desselben Ursprungs sind. Wenn wir der Fantasie freien Lauf lassen, müssen wir uns eingestehen, dass jeder geschliffene Stil der Dekadenz nur oder zumindest hauptsächlich der Bourgeoisie eigen. Eine enorm kostspielige Angelegenheit ist. Das bedeutet, dass alle unsere Träume von vornherein durch genügend materielle Mittel so gut abgesichert sind, dass man darüber diskret schweigen kann. Was jedoch auch bedeutet, dass es 2 Wege gibt, wie man dem bürgerlichen Mittermaß entkommen kann. Der eine Weg ist die revolutionäre Devianz, aus rein wissenschaftlicher Perspektive sicherlich interessant. Und der andere Weg ist der Weg der Bourgeoisie, deren Mittel es erlauben, jedes sensitive Unglück auf ästhetische Weise zu durchleben. Jene Bourgeoisie, der der Tod mit lackierten Fingernägeln seinen Besuch abstattet und die die Flatulenz aus Anstand meidet. Ihr Erbrechen ist fade und spielt sich zwischen persischen Teppichen ab. Ihre Entleerungen könnte man stundenlang beschreiben, denn ihre Ausscheidungen landen in Schüsseln aus Zwiebelporzellan und vergoldetem Kristall. Ich gebe zu, dass mir bis auf einige Wochen der Geistesverblendung nie etwas anderes in den Sinn kam, als den zweiten Weg zu wählen. Selbstverständlich in aller Fortschrittlichkeit, zu der ich fähig bin. Und gleichzeitig muss ich betonen, dass alle meine Versuche, mir eine ausreichende materielle Grundlage für die Realisierung meiner zart-perversen Poesie zu schaffen, im gleichen Maße von Bedürfnis absoluter Sinnlosigkeit getragen wurden. Die Tragödie lag darin, dass ich für die revolutionäre Tätigkeit viel zu lange Fingernägel habe und für die Verwirklichung der bourgeoisen Träume zu wenig Talent und zu viele Neigungen. Ich glaube, wäre ich als Marie Antoinette geboren, hätte ich die französische Revolution sicherlich um einige Jahre beschleunigt. Doch als Tochter einer progressiven Journalistin und einer surrealistischen Architekten kann ich lediglich auf alles pfeifen, was nach Revolution riecht. Das ist eine Einleitung zu dieser Geschichte. Man merkt darin vielleicht, dass sie auch in ihre Text, also vielleicht auch diese Mythologie selbst füttert, dadurch, dass sie auch immer so Einsprengsel aus ihrem eigenen Leben mit einmischt in ihre Texte und bewusst keine Grenzen zieht zwischen literarischen und biografischen. Genau. Ich komme jetzt vielleicht zu der historischen Situation, in der wir da in den 50er Jahren in der Tschechoslowakei sind, weil sie auch als Akteurin, und ich habe es ja auch anfangs gesagt, das Underground bezeichnet wird, was schon auch ein sehr schwieriger Begriff ist oder sehr umstritten, auch in der Literaturwissenschaft, weil man meistens als Underground die Bewegung, die kulturelle Bewegung in der Tschechoslowakei der 60er und 70er Jahre, also nach der Niederschlagung des Prager Frühlings bezeichnet, weil sich auch die Akteurinnen damals bewusst auf die Beatniks bezogen haben. Oft wird in der tschechischen Forschung von den 50er Jahren als von der Proto-Underground oder Vorphase des Underground gesprochen. In Deutschland wird oder in der deutschsprachigen Forschung wird eher der Begriff inoffizielle Kultur oder sogar Untergrund benutzt. Es geht oft darum, sich also keine oder ja zu zeigen, dass es da nicht um eine Subkultur in dem Sinne handelte, die sich auch auf eine Art verhalten hätte können zu der offiziellen Kultur, weil die in den 50er Jahren war das wirklich so eine inoffizielle Kultur, die nicht wirklich auf der Peripherie stand, wo eine Wechselwirkung möglich gewesen wäre, sondern komplett ausgeschlossen war aus dem offiziellen Diskurs. Was dann bedeutete, dass sich natürlich Akteurinnen dieser inoffiziellen Kultur bezogen haben auf die offizielle Kultur in dem Sinne Sozialismus und staatliche Doktrin und sich kritisch damit auseinandergesetzt haben oder sich dagegen positioniert haben. Andererseits, auf der anderen Seite war das nicht möglich. Gleichzeitig war diese Kultur, diese illegale, inoffizielle Kultur so sehr divers und in gewisser Weise könnte man sie als Fortführung der pluralistischen Kultur der Vorkriegszeit bezeichnen. Es waren sehr viele unterschiedliche Gruppierungen und Gruppen, die eher in so, ja, geschlossen auch agiert haben. Es gab natürlich auch Versuche, kleine Lesungen oder Sachen zu veranstalten, aber es war alles sehr, sehr klein und nicht von außen ohne Kontakte zugänglich. Genau, und eine dieser Gruppen bildete sich um eine wichtige Person, die man vielleicht auch kennt, Egon Bondi, ein wichtiger Akteur dieser Zeit, aber auch der späteren Underground-Bewegung, Dichter und Philosoph. Und Ivo Wozzejarek, zwei Akteure, und zu denen gesellte sich eben Jana Czerna, die auch wiederum durch ihre Biografie und ihre Kontakte sehr viel Impulse in diese Gruppe gebracht hat. Sie haben dann 1948 eine Samizdat-Edition gegründet, die ursprünglich aus dem Surrealismus oder auf den Surrealismus aufbauend dann zu neuen poetischen Konzepten gekommen sind, wie der totale Realismus, was ein Konzept von Egon Bondi ist, oder peinliche Poesie von Ivo Wozzejarek. Aber angefangen hat das mit so surrealistischen, so das mit einer Fortführung des Surrealismus. Genau. Ich habe noch ein Zitat mitgebracht von eben diesem Ivo Wozzejarek, der dann sich dazu geäußert hat, wie es zu diesem Treffen kam mit Jana Czerna. Im Dezember 1948 rief mich Bondi an, ich sollte schnell in Slavia kommen. In dem leeren Café saß er zusammen mit einer ungepflegten jungen Frau, die einen ausgeleiteten Pullover und eine Männerhose trug, was in dieser Zeit absolut unnachvollziehbar war. Das war die leicht schielende Honza Grezarova. Und später sagt er noch, Honza brachte in unsere kleine Gemeinschaft einen neuen Blick nicht nur auf die moderne Kunst, aber im Prinzip auch auf alle gesellschaftlichen Werte. Es war auch sie, die die Gruppe mit Dalí und Freud und Psychoanalyse bekannt gemacht hat. Und anfangs haben die tatsächlich so diese surrealistischen Spiele gespielt, also oder bestimmte Formen verfolgt. Jana Grezarova war Verfechterin, kann man sagen, von Dalíschen Verfahren, so einem automatischen Schreiben. Und es gab halt diese Antwortspieltexte. Und sie hat auch als einzige aus dieser Gruppe in dieser paranoisch-kritischen Methode geschrieben, eine Zeit lang, die sich an Dalí orientierte. Das ist da geht es auch um so eine Verbindung zu, durch Trance-Zustände zur Erforschung des Unbewussten. Und sie hat sich auch sehr für Psychoanalyse interessiert, hat auch mit vielen Psychoanalytikern damals verkehrt und kannte sich da ziemlich gut aus. Und ja, das ist auch so eine Grenzüberschreitung zwischen Traum und Wirklichkeit. Und eigentlich ist es, was man über ihr Leben und Werk sagen kann, ist es ein Anspruch einer Ganzheitlichkeit von allem, was, wo ich wiederum vielleicht auch einen gewissen strukturellen Zusammenhang mit den Beatniks sehe, in dem, wie man sein Leben als Kunstwerk lebt und alles als eins betrachtet. Genau, das vielleicht dazu. Und in dieser Zeit hat Jana Tschirner mit diesem Egon Bondi, von dem ich sprach, eine intensive persönliche, sexuelle Verbindung, aber auch eine künstlerische. Sie haben dann auch geplant, eine surrealistische Revue herauszugeben, was, zu dem es dann nicht kam, aber es ist ein Sammelband entstanden, 1949, natürlich in Samizdat, offiziell erst 1994 erschienen, mit dem Titel Jüdische Namen. Und da sind Texte von 15 Autorinnen, alle sind wichtige Akteurinnen des Surrealismus, drin, die allesamt unter einem jüdischen Pseudonym ihre Texte veröffentlicht haben, was in der Zeit eine Reaktion auf den wachsenden Antisemitismus der Nachkriegs-Tschechoslowakei war. Und Jana Tschirner hat zum Beispiel unter dem Namen Sarah Silberstein oder Gala Mallarmé veröffentlicht, wo man auch genau, ihre persönlichen Verbindungen zu, oder Beziehungen zu bestimmten Szenen merkt. Und Egon Bondi, der eigentlich mit eigentlichen Namen Zbigniew Fischer heißt, hat diesen Pseudonym behalten und ist seitdem in der tschechischen Literatur nur unter diesem Namen bekannt. Und ich lese jetzt noch zwei Texte aus diesem Sammelband von Sarah Silberstein, alias Jana Tschirner. Gala singt. Sie singt, auch wenn man ihr zu singen verboten hat. Sie singt, auch wenn sie gestillt wird. Sie singt, wenn man sie gebiert. Sie singt beim Inzest. Sie singt beim Beischlaf. Nur beim Masturbieren, da pfeift sie. Nur beim Masturbieren pfeift Gala immer, denn Masturbation erfüllt sie mit Wonne wie das hohe Cis. Als sie Paul traf, aber das ist schon lange her, da kannte sie die Uhr noch nicht und konnte nicht wissen, dass Beine spreizen eine Pflichtbanalität ist. Als sie Paul traf, war Gala klein und konnte nicht wissen, dass Augen Genitalien sind, die man nur als Maskulinum verwenden kann. Als sie Paul traf, erfuhr sie, dass man beim Beischlaf nicht singen soll. Das ist ein ihrer Texte aus dieser Sammlung. Und noch, weil ich vor diesem automatischen Frage-Antwort-Spiel auch gesprochen habe, ein automatischer Dialog zwischen Gala Mallarmé, also Jana Tschirner, und Egon Bondi aus dem Sammelband Jüdische Namen. Wer wurde gezwungen, den Äther den Pfirsichen zu überlassen, weil sie kein Geschlecht hatten? Egon Bondi und dann die anderen Surrealisten aus guten Familien. Was braucht es für eine Revolution? Liebe Lunge, noch nie fiel dir der Beischlaf so schwer. Worin liegt der Orgasmus jedes Beischlafs? In der Wüste. Warum flackert hier der Phallus des Nachts? Zum Antworten wäre meinerseits mehr Erfahrung vonnöten. Und die Funktion der Frau? Es genügt, dass ich lebe. Ist Salvador Dali ein Träumer? Er ist Karel Teige im Trapp hinterm Dampfer des Surrealismus. Genau, hier fiel auch schon der Name Karel Teige, eine wichtige, bedeutende Figur des tschechischen Surrealismus und Poetismus der Vorkriegszeit, Nachkriegszeit. Wenn ich mich nicht irre, war er entweder, also da gibt es unterschiedliche Überlieferungen, entweder war er Trauzeuge der Eltern von Jana Tschirner oder ihr Pate. Und wir kommen ins Jahr 1950, das, in dem sich diese Gruppe vom Surrealismus abkehrt und zu der Entwicklung der eigenen Poetik dann kommt. Das war ein Jahr in jeglicher Hinsicht schwierig, politisch. Es ist das Jahr der großen stalinistischen Schauprozesse in der Tschechoslowakei, den auch ein Historiker, eine auch wichtige Figur, zu der diese drei Leute ein sehr enges Verhältnis hatten, Savis Kalandra zu Opfer gefallen ist und hingerichtet wurde, Karel Teige ist an Herzinfarkt kurz vor einer Hausdurchsuchung gestorben und Jana Černá wurde erstmal nur für Freiheitsentzug, also bedingten Freiheitsentzug verurteilt. Es war so ein Bruch in diese Gruppe. Und sie haben aber trotzdem dann, trotz dieser Hoffnungslosigkeit, hier nochmal ein Zitat von Ivo Vucjalik, weitergemacht. Das Jahr 1950 ereilte uns in einer absolut widersprüchlichen Situation. Auf der einen Seite eine absolute existenzielle Hoffnungslosigkeit. Wir konnten uns keinen Bereich der menschlichen Tätigkeit vorstellen, in dem wir hätten unsere Gedankenwelt frei entfalten können. Der Stalinismus durchdrang ausnahmslos alles. Auf der anderen Seite sahen wir uns als Erfinder einer ganz neuen Sichtweise. Und sie entwickelten wieder, es war natürlich alles, wir bewegen das alles in der illegalen Kultur und Samizdat, diese Edition Poolnotes, Edition Mitternacht, für die ist typisch ein ganz anderer Umgang mit Sprache, ein spielerischer, fast kindlich naiver, das vielleicht in dieser peinlichen Poesie führt, aber auch das haben wir vielleicht schon hat man schon an einigen Texten hier schon gemerkt, ein sehr bewusster Einsatz von Vulgarismen und obszöner Sprache. Was hier aber bedeutet, sie haben sich da auch abgegrenzt von anderen Strömungen, wie Zivilismus oder in der Gruppe 42, die es in der Tschechoslowakei gab, oder auch den russischen Futuristen, in dem sie die alle sich auch so eine Sprache der Gosse bedient haben, um quasi eine Alltäglichkeit in ihr Schreiben zu bringen. Bei der Edition Poolnotes Mitternacht ging es um Obszönität als ästhetisches Mittel, um die Enttabuisierung der Sprache, um quasi das Menschsein in allen Dimensionen auch sprachlich erfassen zu können. Also es hat wieder diesen Ganzheitlichkeitseinspruch, also auch alles Triebhafte und sozusagen nicht Zivilisierte ausdrücken zu können. Und natürlich geht es auch um das Provozieren, um eine Reaktion auf eine rigide Moral, rigide Gesellschaft, die auch sehr bestimmte moralische Vorschriften macht und Vorstellungen hat, die auch sehr prüde ist, wie diese Gesellschaft in den 50er Jahren war. Und dann war das Obszöne als ein sehr bewusst eingesetztes ästhetisches Mittel, den sich auch Jana Černá sehr oft in ihren Gedichten bediente, was wiederum natürlich durch dieses Schockierende in ihrer Sprache zu diesem Legendenhaften geführt hat. Ich finde es auch wichtig, das an dieser Stelle so zu kontextualisieren. Wenn man heutzutage diese Texte mit den Obszönitäten liest, könnte man das vielleicht anders interpretieren, aber das ist auch eine wichtige Reaktion auf die Gesellschaft, in der sie lebte. Genau, und sie hat einige wenige Gedichte tatsächlich, obwohl sie vor allem als Dichterin bekannt ist, es ist sehr wenig, was erhalten geblieben ist, ein schmaler Zyklus in meines Vaters Garten verfasst, in dem sie auch im Titel auf ein französisches Lied einspielt und auch bewusst mit vielerlei Hinsicht mit sexueller Sprache provoziert, aber auch mit einem inzestuösen Verhältnis zwischen Vater und Tochter, was dann später zu ganz vielen Spekulationen geführt hat. Genau. Dann gab es offenbar noch Texte aus der Therapie, die nicht erhalten sind, und dieser kurze Text Clarissa, aus dem ich den Anfang gelesen habe. Und ich würde jetzt noch ein paar Gedichte lesen aus dem Band meines Vaters, in meines Vaters Garten, der typisch eigentlich für Jana Černá oder das, womit sie immer assoziiert wird, obwohl sie dann später auch was anderes geschrieben hat. Der Schuh von Aschenputtel passt wie angegossen, meine Fotze auch, aber nur einigen. Allerdings nicht nur einem, dir würde sie sicher passen. Fotzen werden maßgeschneidert und dem Schneider sagt man da, für mich bitte mit Seidenfutter und ohne Knöpfe. Ich werde sie sowieso offen tragen. Fotzen werden gleich geschneidert wie Herrenwäsche. Sie spielten Ball mit einer Eichel und Galläpfeln. Komm, wir spielen auch. Aber Vorsicht, wenn du meine Fotze triffst, gebäre ich eine Eichel. Dann bräuchte ich dich nicht mehr. Das wäre traurig und Tränen flössen in den Schoß. In den Arsch heute nicht, es tut mir weh. Und außerdem möchte ich mich vorher mit dir unterhalten, weil ich deinen Intellekt schätze. Man kann von ihm annehmen, dass er ausreicht zum Ficken in Richtung Stratosphäre. Das vielleicht als drei Beispiele aus diesem Gedicht, aus den Gedichten. Es sind vor allem diese frühen Texte, die, wie ich schon gesagt habe, zu dem Mythos beigetragen haben. Und indem sie vor allem für ihre sprachliche wie gesellschaftliche Negation aller Konventionen bewundert wird und für ihre radikale Verweigerung auch gegenüber allen strukturellen und lebenswirklichen Situationen. Genau, und das ist, sie ist in gewisser Weise sehr absolut, direkt, macht keinen Halt von Begierden und Verlangen des Körpers und Geistes, aber das ist, also ich sehe das immer in diesem Ganzheitlichkeitskonzept, das ist nicht zu trennen von also Sexualität, von Intellektualität, von Spiritualität, das hat für sie immer, oder in ihrem Schreiben, es ist ein, so ein Ganzheitlichkeitsanspruch. Und aus dieser Zeit, beziehungsweise ein bisschen später, 62, stammt ein Brief, also ein Liebesbrief an Egon Bondi, das ist auch ein Klassiker der Liebesliteratur, ein legendärer Liebesbrief, umfasst, glaube ich, mehrere, ist nicht 80 Seiten, nee, so viele nicht, vielleicht 30 Seiten oder mehr. Und ich werde vielleicht ein paar kurze Auszüge daraus lesen. Also wird manchmal für ungeheure Provokation und fast Pornografie gehalten, sprachlich, genau. Ich lese jetzt einige Auszüge und, hier, 22. Genau. Und oft ist es auch so, also Jana Tirna Jana Tirna wurde zum Beispiel in Italien und Frankreich schon früher übersetzt und oft waren das eben diese Gedichte und dieser Liebesbrief, die übersetzt wurden, auch oft unter dem Titel, also sowohl die französische als auch die italienische Ausgabe tragen im Titel eine Zeile aus dem Gedicht, das ich zuletzt gelesen habe, In den Arsch heute nicht. Also sie wird quasi nur aus dieser Perspektive gezeigt und dieser Liebesbrief wurde auch bis jetzt immer abgedruckt. Und dann lese ich auch ein paar Stellen. Gleich mit Anfang. Lieber, mein lieber Liebster und überhaupt, du weißt schon, ich habe mir also, wenn ich mich richtig entsinne, eine Schreibmaschine ausgeliehen, um eine materielle Basis zu ertippen für die Kinder, für uns, für alle. Und jetzt sitze ich hier und schreibe einen Liebesbrief. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Oder es ist wiederum alles in bester Ordnung so. Aber das ist dann auf eine andere Art ein richtiges Desaster. Man kann es sich also nicht aussuchen. Es ist ein Brief, in dem es viel auch um sehr offen um ihre sexuellen Vorstellungen geht, aber auch um, es ist viel um die Auseinandersetzung mit der philosophischen Arbeit von Egon Bondi und um diese Verbindung zwischen Sexualität und Intellektualität geht. Ich bewundere nicht dein Intellekt, er ist für mich selbstverständlich und das ist in Ordnung so. Doch was mich fast physisch erregt, ist die fantastische Verbindung zwischen dem Intellekt und der infernalisch-logischen Irrationalität, dieser philosophische Poesie und poetische Philosophie, über die wir heute ein wenig gesprochen haben, die jedoch in ihrem Ausmaß noch viel weiter über die Grenze dessen hinausgeht, worüber wir sprachen. Denn es ist nicht so, dass es zwei Dinge nebeneinander gäbe, Philosophie und Poesie. Es ist so, dass durch ihre Verbindung etwas Drittes entsteht, dessen Bedeutung man wohl kaum erahnen kann. In einem deiner Briefe schreibst du, dass du deine philosophische Arbeit in Kneipen bei meiner Fotze in Verzweiflung, Zynismus und Charakterlosigkeit betrieben hast, nur nicht in Bibliotheken. Das stimmt so nicht ganz, aber es stimmt zu einem gewissen Grad. Es stimmt nämlich jedenfalls ohne Rücksicht darauf, dass du während dieser Zeit ab und zu auch in der Bibliothek warst. Deswegen ist deine Philosophie in dem Zustand, in dem sie ist und in welche sie auch anderen als den rein philosophischen Zwecken diente, etwas, von dem man ausgehen und worauf man bauen kann. Ich glaube nicht und werde wohl nie glauben, dass man in der Philosophie irgendwas auf dem trockenen Weg erreichen kann, auf dem Weg der Bildung, der geschniegelten Gelehrsamkeit. Was ist verdammt nochmal erregender als Philosophie? Und wo bleibt der Mensch, der sich in ihr müht, wenn man ihr diese orgiastische Erregung entzieht? Den soll mir bitte einer zeigen. Es ähnelt dann dem Laborficken mittels perfekt sterilisierter und gesundheitsschädlicher Pillen. Doch die Philosophie ist nicht gesundheitsunschädlich und man kann sie auch nicht so betreiben. Und versteh mich nicht falsch, Liebling, es ist alles untrennbar miteinander verbunden. Dass ich dich liebe und mit dir schlafen will damit, wie sehr ich an deine Arbeit hänge. Es ist schwer zu sagen, welchen Anteil daran, dass du mich erregst, dein mir so vertrauter Körper hat und welche jede einzelne unserer Diskussionen, das ist wirklich schwer zu sagen. Ich kann mit dir im Bett über Philosophie reden und meine Fotze steht stramm. Und auch wenn wir darüber am Tisch diskutieren, das kann man doch nicht trennen, voneinander abstrahieren. Ich will mit dir Stunden verplaudern, damit ich mit dir schlafen kann, und ich will mich mit dir zum stundenlang reden durchficken. Ich muss eben wissen, dass dieser Beischlaf wie auch die verplauderten Stunden mit deiner Arbeit zu tun haben. Es hätte alles keinen Sinn, wenn diese Verbindung nicht so eng wäre, so dicht, so zusammenpassend, wie ich es mir vorstelle. So vielleicht, es geht dann noch mehrere Seiten weiter. Das zu diesem Liebesbrief. Und ich habe es ja einfach gesagt, als ich über diese Übersetzungen sprach, dass sie oft auch aus dieser Legende entstanden ist, eben auf dieses schockierende Schreiben reduziert wurde, aber nach 53 bzw. 53 Tod von Stalin und in der Tschechoslowakei Gustav Gottwald und dann 56 der 22. Parteitag der KPdSR und die so ein bisschen Abkehr vom Stalinismus in der Tschechoslowakei, dann Tauwetter in der Kultur, die Zensur fiel dann irgendwann weg, 68, Prager Frühling und dann das Ende. Aber in dieser Zeit bis zum Prager Frühling war das auch eine Zeit, wo auch Jana Tschirna zeitweise als Journalistin oder Publizistin und Autorin schreiben und veröffentlichen konnte. Sie schrieb für sehr viele Zeitschriften und Zeitungen, wo sie publizistische Texte oder auch Erzählungen geschrieben hat. Sie verfasste eine Erzählsammlung mit dem Titel »Es waren nicht meine Kinder«, wo sie so skizzenhafte Geschichten über faschistische Gewalt an Kindern geschrieben hat, sehr, sehr eindrucksvolle Texte. Dann eine Novelle mit dem Namen oder mit dem Titel »Heldentum ist Pflicht«, reiht sich dann in so einen Bereich, den man als Desillusionierungsprosa nennt oft. Da geht es um so eine Desillusionierung eines Funktionärs, was auch wiederum viel mit biografischen Bezügen spielt, wie eigentlich aller Texte ihres Schreibens. Dann hat sie auch ein Buch über ihre Mutter veröffentlicht, das Adressat Milena Jesenska auf Tschechisch, kam das kurz nach dem Prager Frühling noch raus, fast 20 Jahre später, dann 1984 wurde das auch als einziges Buch von ihr in Deutschland veröffentlicht und als eine deutsche Übersetzung. Es ist ein sehr stilisiertes Porträt von ihrer Mutter, wo sie sich teilweise auch in diese Mutterfigur hineinschreibt und wo auch oft die biografischen Linien der beiden und Erfahrungen verschwimmen. Genau. Und dann kam auch die Zeit, wo sie wegen Kindeswohlgefährdung, weil sie da mit einem ihrer Partner in die Drogenabhängigkeit gerutscht ist, in ein Frauengefängnis gelandet ist für ein Jahr. Und aus dieser Zeit stammen Reportagen, die sie geschrieben hat und die dann auch tatsächlich 68 in der Zeitschrift Divoké Vino, was man als wilde Wein vielleicht übersetzen könnte, abgedruckt wurden unter dem Titel Seelensabdrücke. Und das ist einer der wenigen Beispiele zu damaliger Zeit aus dem Genre der weiblichen Gefängnisprosa und auch in ganz anderem Stil. Also der Stil ist erkennbar, aber das hat wenig mit Vulgarismen und Obszönität zu tun. Und ich würde gerne noch ich habe für diesen Band, der eben dieses Jahr erschienen ist, so Texte ausgewählt und da war mir auch wichtig, noch auch ein bisschen was anderes aus ihrem Schreiben abzudrucken und dass die eben nicht nur als diese provozierende, provokante Frau, die nur obszön schreibt, wahrgenommen wird. Und genau deswegen auch sind hier diese Reportagen, weil das auch so eine Einheit ist, die man da drucken kann. Und es gibt in Tschechien eine Bohemistin, eine polnische Bohemistin, Anna Militz, die 2016, das ist quasi das erste Mal, wo das Werk Jana Czernas als Gesamtwerk erschienen ist in einem Band. Die hat versucht, alle möglichen Texte aus den Archiven rauszukramen und hat alle Texte, die verfügbar sind, in einem Band als Gesamtausgabe veröffentlicht. Und die hatte die These, dass man natürlich sie gerne als diese provozierende Frau, so eine krasse Figur und Legende sieht, aber wenn man sich ihre publizistischen Texte anschaut, die tatsächlich viel mehr sind, also auch in der Zahl mäßig mehr sind als ihre anderen, dass die vielleicht, wären die gesellschaftspolitischen Bedingungen ganz anderen, wäre sie vielleicht ganz erfolgreiche Publizistin geworden, ähnlich wie ihre Mutter. Genau, das fand ich auch interessant, weil natürlich der Mythos Underground, weil der Underground selber nach 90 zu so einem Mythos geworden ist, der die ehemaligen Akteurinnen zum Teil pflegen, da ist natürlich, da passt so eine Figur total gut. Und deswegen war das ja auch Egon Bondi, der in gewisser Weise ihr Werk dann später verwaltete oder sich darum gekümmert hat, dass man überhaupt irgendwas später nach der Wende über sie erfahren hat. Der hat oft die Texte, die nicht in diesen 50er Jahren geschrieben wurden, also diese provozierenden, alle anderen Texte hat er so sehr schnell abgetan als Texte, die sie fürs Geld geschrieben hat, die eigentlich keine Qualität haben wie ihre frühen Texte. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Haben wir noch? Ja, okay. Sind hier Texte aus dem Frauengefängnis in Pardubice. Also es war damals noch so in der Tschechoslowakei, dass es also Erziehungslager gab und sie wurde verurteilt und war da ein Jahr in diesem Arbeitserziehungslager. Und da sind so 5 Texte mit dem Titel Staunen, Angst, damit ich nichts vergesse, Traurigkeit, Freude und Hoffnung. Genau, und ich lese erstmal Staunen, den Anfangstext. Geöffnet ist von 15 bis 18 Uhr, montags, mittwochs und freitags. An diesen 3 Tagen kommen um die 100 Leserinnen in die Bibliothek. Von ihnen wissen 2, was sie suchen, 8 stöbern selbst in den Regalen und 10 wollen etwas über Liebe haben. Die restlichen 80 verlangen mit Nachdruck Märchen. 80 von 100 Frauen, die für alles Mögliche verurteilt worden sind. Also 80 von diesen 100 Frauen, die während des Strafvollzugs lesen. Frauen, von denen jede eine Straftat begangen hat, von Mord bis zum Schmarotzentum, darunter Raub, Rauditum, Gewalt gegen Amtsträger oder Paraphilie. Die wenigen Märchenbücher, die es in der Anstaltsbibliothek gibt, wandern aus der einen Hand in die nächste. Ihre Buchrücken sind zerflattert, die Seiten haben Eselsohren, sind teilweise nur noch lose und die Buchdeckel sind schmuddelig. Die Blätter, bedruckt mit Geschichten über nicht existierende Wunder und unwirkliche Prinzen, werden zu einer perfekten Sammlung von Fingerabdrücken existierender und wirklicher Verbrecherinnen. Die Theatergruppe der Verurteilten führt für die Mitverurteilten eine Premiere auf. Das Talent schließt nämlich nicht das Verbrechen aus und andersherum. Ein Verbrechen kann in einer Delinquentin nicht ihre angeborenen Talente töten. Gespielt wird das starrsinnige Weib von Josef Cajetan Till. Ein Märchen von Fürsten Goldkropf, dem Herren über das Riesengebirge, von der dickköpfigen Müllersfrau und dem schüchternen und stets verliebten Schulhelfer. Ein Märchen mit Waldgeistern und einem guten Ende. Der Kulturraum, wo die Vorstellung aufgeführt wird, platzt aus allen Nähten. Im Saal herrscht eine absolute Stille. Selbst die größten Krawallmacherinnen in feierlicher Sonntagskluft gekleidet, verfolgen mit höchster Konzentration, was sich auf der Bühne abspielt. Gleich in der ersten Reihe, dicht an der Bühne, sitzen nebeneinander 2 unzertrennliche Freundinnen. Eine von ihnen hat ihre Pflegetochter vergewaltigt, ein 5-jähriges Mädchen. Die Kleine war so zugerichtet, dass man sie ins Krankenhaus bringen musste. Die andere sitzt hier wegen einer Schlägerei ein, die sie betrunken angestiftet hat und bei der sie ihre Rivalin beinahe umgebracht hätte. Nun halten sie Händchen und trauen sich kaum zu atmen. Von ihren Gesichtern kann man die Abscheu ablesen, die ihnen die Intrigen des schürzenjägerischen Herrn Baron hervorrufen, wie sie um die kleine Tereska zittern, die den Fürsten Goldkopf bewundert, und den Fürsten Goldkopf bewundern, der das Böse bestraft und den Schulhelfer mit ewiger Liebe belohnt. Das Märchen neigt sich zum Ende. Die Guten wie die Bösen bekommen, was ihnen gebührt und was sie verdient haben. Und Fürst Goldkopf kehrt wieder in die Berge zurück. Beide Frauen gehen nun mit Tränen in den Augen auf den Gefängnishof. Ende gut, alles gut. Gerührt und verheult halten sie sich an den Händen und laufen zum Wohnblock. Im Gang von dem Arztzimmer wartet eine etwa 30-jährige Frau, vermutlich rückfällig. Der Kleidung nach gehört sie in die 2. straferzieherische Kategorie. Sie wartet geduldig, mit kleinen Schritten geht sie auf und ab. In der Hand hält sie eine Streichholzschachtel, zu der sie ab und zu ein paar zärtliche Worte spricht. Nach der verwunderten Frage, was haben Sie denn da, versteckt sie zuerst misstrauisch ihre Hand, öffnet sie erst nach einer Weile und zeigt die kleine, mit Watte ausgelegte Schachtel und darin ein winziges Mäusejunges. Mit vorsichtiger Zärtlichkeit streichelt sie es mit der Fingerbeere des Zeigefingers. Das Tierchen nimmt nicht einmal die Hälfte der Schachtel ein. Die mehrfach vorbestrafte Frau ist offensichtlich verlegen, bei einer Zärtlichkeit ertappt zu werden. Es hat sie peinlich berührt. Ich muss hier doch auch etwas Lebendiges haben, erklärt sie. Es könnte ja die Erklärung sein, wenn sie hier nicht gemeinsam mit 19 Frauen in einem Haftraum und mit 100 anderen in einem Block wohnen würde. Genau. Im Wohnblock muss Ordnung herrschen. Die wird von den Verurteilten aufs Strengste verlangt. Jeden Samstag gibt es den Großputz. Die Frauen wechseln sich dabei der Reihe nach ab. Ausnahmen gibt es nicht. An ihrem Samstag muss jeder ran. Die Dielen schrubben, Möbel und Fenster polieren. Doch Ausnahmen gibt es immer. Eine beleibte, stattliche 50-Jährige, die hier wegen Mordes an ihrem Ehemann sitzt, putzt schon den 2. Samstag nacheinander. Sie redet kaum dabei. Insgesamt kann sie nur mit Schwierigkeiten reden. Sie ist eine gebürtige Polin, ihr Wortschatz ist beschränkt und außerdem ist sie auch ziemlich einfältig. Dafür aber äußerst arbeitsam und reinlich. Den Putzdienst übernahm sie statt einer jungen Arbeiterin, die sie lieb gewonnen hat und der sie wegen ihrer kleinen Kritzeleien ihre notorische Unordentlichkeit verzeiht. Nach dem Putzen sitzen die beiden zusammen an frisch geschrubbten Tisch im Wohnblock und die Alte sucht sich aus den kitschigen Zeichnungen der Püppchen und Kätzchen die aus, die sie auf den Brief für ihren erwachsenen Sohn gemalt haben will. Nachdem sie sich die bunteste und niedlichste Zeichnung ausgesucht hat, bringt sie das Briefpapier und mit ausgestreckter Zunge beobachtet sie, wie am Briefkopf die Zeichnung zweier Katzen mit Schleifchen entsteht. Wird er schon merken, dass es nicht von mir ist, aber es wird ihm gefallen. Das sind die Dinge, die einem zum Staunen bringen, Dinge, die einem Angst einjagen oder die einen traurig machen. Gibt es deutlich mehr. Und die, die einem Hoffnung bringen oder Freude, gibt es viel weniger. Doch ein Mensch, der einerseits zu einem brutalen Mord fähig ist und andererseits ein kindlich strahlendes Gesicht bekommt, wenn er ein Märchen zuhört, ein Mensch, der in menschlicher Gesellschaft nicht einmal zu der allereinfachsten Kommunikation fähig ist, jedoch mit einer beklommenen Zärtlichkeit ein Mäusejunges am Leben hält, all das bringt mich zu allem zum Staunen. Staunen über die Tatsache selbst, aber wohl auch über den Fehler, der irgendwo passiert ist und den, wie ich befürchte, keine Besserungsanstalt je wieder bessern kann. Ein sowjetischer Staatsmann sagte einmal, dass es Probleme gebe, die nicht einmal der Kommunismus beseitigen könne. Denn selbst im Kommunismus könnte es passieren, dass ein Mensch einen anderen tötet, sei es aus Eifersucht oder weil er ihn nicht mehr liebt. Aber ich kenne niemanden, der mir erklären könnte, warum sich jemand für jemand anderen opfern kann, für die Bildchen, die er mag, oder warum jemand all seine Gefühle, zu denen er fähig ist, an eine Maus richtet. Und vor allem kenne ich niemanden, der mir erklären könnte, wo denn dieser Fehler passiert ist, den man so hartnäckig und meist doch umsonst in Besserungsanstalten zu bessern versucht. Vielleicht ein Arzt, vielleicht ein Psychologe, vielleicht ein Soziologe. Genau, das ist vielleicht dazu erstmal. Ich weiß nicht, wie viel Kraft Sie noch haben. Ich könnte vielleicht noch eins lesen, aber vielleicht noch die Hoffnung. Genau, das ist der letzte Text aus diesen Reportagen, Hoffnung. Hoffnung braucht der Mensch zum Leben wie die Luft zum Atmen. Solange man atmet, gibt man die Hoffnung nicht auf. Oder anders, solange man sie nicht aufgibt, atmet man. Das weiß ich nicht genau. Nur in der Hölle leben die Seelen wohl ewig. Und ohne Hoffnung, aber dafür ist es auch die Hölle. Und die gibt es erst nach dem Tod. Hier auf dieser Erde gibt es sie nicht. Trotz aller menschlichen Bemühungen, genauso wie man das Paradies auf Erden nicht schaffen kann. Jeder hat eine andere Hoffnung. Jede dieser Frauen hofft auf etwas anderes. Zuerst gehe ich zum Friseur. Eine Frau muss doch nach was aussehen, sonst passiert gar nichts. Ich habe 6 Jahre bekommen. Wenn alles gut läuft, bin ich nach der Hälfte raus. Da bin ich 49. Aber nach diesen 3 Jahren werde ich wohl wie 120 aussehen. Da braucht es einen neuen Bauch, neue Titten. Eine Frau muss doch gut aussehen, auch knackig. Ich nehme irgendeine Stelle an, egal was, für den Anfang. Und dann suche ich mir einen Mann. Merkt ihr, ein richtiger Mann muss was im Kopf haben, in der Hose und in der Tasche. Und was er nicht in der Hose hat, muss er halt in der Tasche haben. Von großen Liebesgeschichten kriegt man nur Krätze oder Pocken. Das kenne ich. Das ist nichts für mich. Wenn ich mit meinem Mann in ein Lokal gehe, will ich nicht die ganze Zeit einem Kaffee nippen und mir den Kopf zerbrechen, ob ich vielleicht noch ein Soda bestellen kann. Und bevor ich ausgetrunken habe, noch schauen, in welcher Preisklasse ich sitze. Ich will in die besten Lokale gehen, mich hineinsetzen, mir die Karte durchlesen und dann etwas bestellen, was sie gar nicht haben. Etwas, was sie extra für mich machen müssen. Je mehr du als Frau den Mann kostest, desto mehr wirst du von ihm geschätzt. Ist doch klar. Ich gehe auch anders mit Strümpfen um, die ich als Partieware gekauft habe, als mit Nylonstrümpfen aus dem Tusex. Das ist quasi so der Intershop gewesen. Wenn man in etwas Geld reinsteckt, geht man auch ordentlich damit um. Und dann fange ich wieder mit meinem Gewerbe an, ganz vorsichtig. Sie werden mich auf dem Kieker haben. Damit muss ich rechnen, ein halbes Jahr mindestens muss ich damit rechnen. Keine Angst, in einem Jahr hat man das Geld wieder drin. Und wenn man Geld hat, kann man sich alles auf der Welt kaufen. Eine Frau, die Geld hat, ist schön und wird geliebt, auch wenn sie 100 Jahre wäre und wie ein Affe aussehen würde. Ein armes Mädchen kann sich nur mit Lyrik und treuer Liebe vertrösten. Ich sage dir, das ist nichts für mich. Ich richte mich ein und werde ein Leben haben, von dem du nicht mal geträumt hast. Jetzt sind so mehrere Stimmen, die sie hier zitiert. Danuschka und ich, wir bleiben schon zusammen. Wir haben uns einander gewöhnt. Danuschka hört mit dem Trinken auf und ich erlaube ihr nicht, sich zu betrinken. Da würde sie bloß wieder hier landen. Auf sie muss man aufpassen. Wir haben da nichts am Laufen. Es ist reine Freundschaft, aber da wird man eben nicht enttäuscht. Die Kinder nehme ich dann zu mir. Danuschka wird sie schon mögen. Sie selbst hat ja keine. Wir ziehen sie dann gemeinsam auf. Wohnen werden wir bei mir oder wir suchen uns was Neues. Vielleicht eine Stelle mit einer Wohnung. Wenigstens für eine für uns. Ein paar Möbel habe ich noch und wenn wir beide arbeiten, können wir uns alles kaufen, was wir brauchen. Hauptsache Danuschka trinkt nicht mehr und trifft sich nicht mehr mit ihren Freundinnen, bei der sie früher gewohnt hat. Die hat sie nur zum Bösen verführt. Wenn sie nicht da gewesen wäre, wäre Danuschka gar nicht hier gelandet. Sie hängt doch so an mir. Ich bringe sie schon auf den richtigen Weg. Sie kennt doch nichts außer Kneipen. Wenn wir erst ein richtiges Zuhause haben, da wird sie ganz anders werden. Und außerdem, wenn man ihm jetzt mit der Scheidung durchgewunken hat, wäre ich ja sonst allein. Und einen Mann will ich nicht mehr. Ich war so dumm, jetzt ist mir das alles klar geworden. Ganz dämlich war ich. Aber wenn ich wieder zu Hause bin, dann wird alles anders. Ich werde auf Bestellung arbeiten, keine Kunst mehr. Ich male nur noch auf Bestellung. Ich bin doch keine 30. Ich kann vielleicht noch einen Mann finden, der mich heiratet. Einen reichen Alten mit eigenem Wagen, der sich freut, eine junge Frau zu haben. Die wie Maden im Speck leben, habe ich immer als käufliche Huren beschimpft. Aber sie hatten recht. Sie hatten ihre Aufträge und konnten sich dabei ruhig besaufen. Niemand hat sie beschimpft, niemand eingesperrt. Und ich, Idiot, wollte immer nur Kunst, Kunst, Kunst. Und jetzt produziere ich hier Kitsch für ein Lagermagazin. Und wie es mir von der Hand geht. Und in die Partei gehe ich dann auch. Wer nicht in der Partei ist, bekommt keine Aufträge. Und wenn, dann nur die allerkleinsten. Und das ist dann wie Betteln. Wenn ich schon was machen soll, woran ich nicht glaube, dann soll es wenigstens ordentlich Asche bringen. In diesem Land liegt das Geld ja auf der Straße, man muss es ja nur aufheben können. So ein gefeierter Maler, und dabei malt er nur so einen realistischen Dreck nach dem nächsten. Aber wenn ich hier raus bin, dann wird alles anders. Hier wurde ich eines Besseren belehrt. Und ich höre mit dem Saufen auf. Ich war ja früher immer in der Kneipe, das macht keinen guten Eindruck. Und wenn, dann saufe ich nur noch zu Hause, da sieht's keiner. Aber am besten, ich höre ganz auf. Wenn es erst die Runde macht, dass ich nicht mehr saufe, wird man mir vertrauen und ich kann mich vor Aufträgen kaum retten. Und ich werde Wente heiraten, egal was er gesessen hat. Wenigstens kann er mir nichts vorwerfen. In Pankraz, das war ein Gefängnis, wo in den 50er Jahren vor allem Staatsfeinde inhaftiert waren, hat er angefangen, mir Briefe zu schreiben. Er hat dort im Krankenhaus den Flurdienst geschoben und immer zu uns in die Zelle gelugt. Ich habe ihm gefallen. Also brachte er mir immer was zu rauchen mit und hat mir einen Brief geschrieben. Und als er dann erfahren hat, dass ich meine Kleine habe, hat er mir geschrieben, dass es ihm nichts ausmacht und dass wir doch heiraten können. Er wird schon lieb zu ihr sein. Von seiner ersten Frau ist er ja nur deswegen weggelaufen, weil sie ein Luder war. Außerdem hat sie ihn beschimpft. Er hat sie ihn beschimpft und bestimmt hat sie ihm auch verpfiffen. Nur um ihm loszuwerden. Jetzt dürfen wir uns ganz normal schreiben und er schreibt ja immer. Nur jetzt hat er eine Weile nicht geschrieben, seitdem er raus ist. Aber sobald er sich draußen eingerichtet hat, schreibt er mir wieder. Und wenn ich dann rauskomme, wartet er schon auf mich. Er hat ja eine eigene Wohnung und Einrichtung hat er auch. Und vor der Entlassung hat er geschrieben, er würde die Kleine im Heim besuchen, damit sie ihren neuen Papa sieht. Sobald ich hier draußen bin, kann sich das Miststück auf es freuen. Ich will nichts anderes, als sie irgendwo treffen. Ich habe es ihr beim Gericht ja klar gesagt. Sie soll sich lieber vom Acker machen, bevor ich aus dem Knast raus bin. Sie hat wohl gedacht, ich kriege ihre Aussage nicht zu lesen, aber da hat sie sich ordentlich geschnitten. 2 Jahre muss ich hier wegen ihr einsetzen. Damit kommt sie nicht einfach so durch. Das kann sie aber wissen. Auf nichts anderes freue ich mich. Worauf soll ich mich auch denn sonst freuen? Und der Dreckskerl, der hat sich scheiden lassen und sie, diese elende Petze, geheiratet. Sie haben sich vorab gesprochen. Er ist mir scheißegal, der kommt ja schon wieder angekrochen, dieser Schwächling. Dem kannst du ja auf der Nase herumtanzen, wie du willst. Mir geht es nur um sie, um dieses Miststück. Wenn ich sie mal erwische, mache ich Hackfleisch aus ihr. Ich weiß schon, wenn ich das Drecksluder umbringe, werde ich dennoch für einen Mord an einem anständigen Menschen verurteilt. Aber scheiß drauf. Ich freue mich, wenn sie mir in die Krallen kommt. Freuen? Sei doch nicht kindisch. Worauf soll ich mich denn freuen? Kannst du mir das mal sagen? Hure war ich schon in der Ersten Republik, Hure war ich im Krieg und jetzt bin ich halt auch Hure im Sozialismus. Welches Freuen denn, bitteschön? Höchstens auf das Bier. Darauf freue ich mich wirklich. Das fehlt mir hier schon. Ich überspringe hier vielleicht, dass es nicht so laut wird und lese noch die letzten 2. Ich lerne hier lesen und schreiben, meine Liebe. Ich gehe dann in ein Geschäft, da kann man viel verdienen. Und denken Sie nicht, Sie stellen keine Zigeunerin ein, machen Sie eben doch. Ein Weißer oder ein Zigeuner, das ist heute scheißegal. In einem Geschäft, da kann man viel verdienen. All die Besseren hier, die waren alle in einem Geschäft. Nur waren sie dumm. Dumm soll der Mensch nicht sein, meine Liebe. Man muss klug sein. Und denken Sie nicht, dass Zigeuner dumm sind. Nur können sie halt nicht lesen und schreiben, aber rechnen können sie schon. Und eine Zigeunerin zieht niemand über den Tisch, darauf können Sie wetten. Deswegen gehe ich auch hier zur Schule, meine Liebe. Nur deswegen, damit ich ein Geschäft kann. Zigeuner oder Weiß, heute darf jeder ins Geschäft. Und wenn Sie mich nicht nehmen wollen, dann gehe ich meinetwegen auch zum Präsidenten. Und dem würde ich es dann auch sagen. Wie kann es denn sein, dass man eine Zigeunerin nicht in Geschäft einstellen will? Und er müsste das dann regeln. Eine Zigeunerin darf eben heutzutage in ein Geschäft, meine Liebe. Sie haben sie nicht alle, oder? Das ist das dritte Regime, in dem ich eingesperrt bin. Soll ich denn auf ein viertes hoffen oder was? Und ich gehe zurück an die Schule. Als das passiert ist, wollte die Schule sogar für uns bürgen, aber das hat das Gericht nicht gelten lassen. Die Provokationen am 1. Mai waren denen wohl zu viel. Die Leute wären empört gewesen. Nach der Hälfte komme ich raus. Mein Vater ist im diplomatischen Dienst. Er ist jetzt nicht einmal in der Tschechoslowakei. Und aus dem Lager habe ich die besten Bewertungen. Also mache ich die Wirtschaftsschule zu Ende. Und mein Vater schickt von draußen immer so Kosmetika gegen Akne. Ich werfe mich dann in Schale und mache die Schule fertig. Und zum Schluss noch eine große Hoffnung. Eigentlich bin ich Bildungsarbeiterin. Nur komme ich hier mit meiner Bildungsarbeit nicht viel weiter. Aber von nur einem Gehalt hätten wir nicht überleben können. Also bin ich hier gelandet. Wenn die Kleine aus dem Gröbsten ist, suche ich mir etwas anderes. Aber jetzt geht es halt nicht anders. Das war eine Beamtin. Letztendlich wollen alle nur weg von hier. So sehen die Hoffnungen aus, die von Menschen gehegt und gepflegt werden, die zu einem Aufenthalt in der Anstalt verurteilt wurden. Hoffnung und Angst auseinanderzuhalten ist manchmal wirklich nicht leicht. Sophie, vielleicht.